Sollt ihr die Wahrheit hören über alles, was ihr sinnt? Wir wollen, dass ihr entweder wollt, was ihr dabei uns spinnt. Warum die Fetzen fliegen und uns hier einer versteht. Warum auf die Hosen fallen, wo immer es auch geht. Wieso wir nie nennen, deswegen das Geld nicht interessiert. Warum wir einer von uns, was da ist, ist nicht kapiert. Warum wir uns benehmen wie Rotz am Ende nur. Und nur den Stoff ist auf und den an die Zentur. Wir summen ihre Pfoten und rülpsen jeden Tag. Wir schmeißen beste Freunde in uns, weil ihre Zermelag. Da kann euch dann erzählen, warum wir euch so gegen. Scheißegal, hat eine Motto, wir sind schon ewig leben und kommt das hin. Nö, der Welt wollen wir es nicht wissen. Und schon das Ende der Welt wollen wir es nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt wollen wir es nicht wissen. Und scheißegal. Das Auge provokant, das Verhalten noch viel mehr. Wir meisten uns zu lustig und wir lieben schlecht und gern. Ein Kontinent sind zu flach, denn wer muss der Kampf ruhig tun? Und wir feiern nur Schlager, nur unser Kuro-Crew. Skandale und Papu ins Frauen, meint der Text und Jack. Leider glaube ich schon selber, dass der Teufel uns steckt und kommt das Ende der Welt und wir es nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt, wollen wir es nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt, wollen wir es nicht wissen. Und scheißegal. Und kommt das Ende ist nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt, von dir ist nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt, von dir ist nicht wissen. Und scheißegal. Jetzt ist dir die Wahrheit über alles, was wir sind. Jetzt habt ihr wohl verstanden, warum jeder bei uns spinnt. Jetzt gebe ich euch den Segen und der Assoziation rufe. Aber heute dürft ihr jeden Tag unser Chefer verfluchen. Doch ich scheiß mir in die Hand, so schwer als euch jetzt gesehen. Es ist mir sowas von egal und interessiert mich doch nicht. Doch kommt das Ende der Welt, von dir ist nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt, von dir ist nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt, von dir ist nicht wissen. Und scheißegal. Und kommt das Ende der Welt, von dir ist nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt, von dir ist nicht wissen. Und scheißegal. Und kommt das Ende der Welt, von dir ist nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt, von wir es nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt, von wir es nicht wissen. Und scheißegal. Und kommt das Ende der Welt, von wir es nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt, von wir es nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt, von wir es nicht wissen. Und scheißegal. Und kommt das Ende der Welt, von wir es nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt, von wir es nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt, von wir es nicht wissen. Und scheißegal. Das Ende der Welt, von dir ist nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt, von dir ist nicht wissen. Und kommt das Ende der Welt, von dir ist nicht wissen. Und scheißegal.